Okay, it's great to see the church here. It was wonderful. Es ist schön, die Gemeinde hier zu sehen. Es ist wunderbar, dass sie so voll ist. Yeah, and hopefully by April we'll be downstairs in the new chapel. Und hoffentlich können wir bis zum April dann unten Gottesdienst feiern in unserem neuen Gottesdienst. Which will just be a temporary chapel until we go upstairs. Und das wird vorübergehend dort stattfinden, bis wir dann oben sein werden. Okay, I have a couple. Things here. Okay, let me see. Wir haben ein paar Ankündigungen. Okay, this morning, I mentioned in the prayer, it's prayer for the persecuted church. Heute ist Gebetstag für die verfolgte Gemeinde. And it's just amazing how the freedom that we have here. Und die Freiheit, die wir hier genießen können, ist so wunderbar. And the freedom that they don't have where they are. Und sie haben dort keine Freiheit, wo sie sind. I remember going into Eastern Europe. When you know it was still communist. Ich weiß noch, wie wir nach Osteuropa gefahren sind, wo der Kommunismus noch aufrecht war. Being interrogated by the KGB and the Securitate in Romania. Und wo uns der KGB und die Securitate in Rumänien verhört haben. And they were being nice because we were Westerners. Sie waren nett zu uns, weil wir aus dem Westen waren. And it was not nice. Aber and es war nicht nett. I can't imagine what they did to their own people. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie sie mit ihrem eigenen Volk umgegangen sind. We want to show you a little a clip from the Willow Creek conference that was this weekend. Wir möchten euch ein kleines Video zeigen von dieser Willow Creek Konferenz dieses Wochenende. It was just so fantastic. Die war so fantastisch. I just wish that everybody next year we bring 200 people, 300 people. Und ich wünschte, jeder könnte dorthin fahren und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr 200 Leute mit 23 of us went. Wir waren 23 dort. Wasn't it just fantastic? War es nicht fantastisch? Bill Hybels was there. Bill Hybels war dort. He has the church in Chicago. Er hat eine Gemeinde in Chicago. It's one of the largest in America. Eine der größten in Amerika. And the influence that these churches have on the world. Und der Einfluss, den diese Gemeinden in der ganzen Welt haben. This is their 15th seminar. Das ist der 15. Kongress. I just can't believe I missed the first 14. Und ich kann es kaum fassen, dass ich die ersten 14 verpasst habe. I'm going to go to the archives and see if I can find them somewhere. Ich muss in den Archiven nachschauen, ob ich da was finde darüber. Bill Hybels, they had Rick Warren. Bill Hybels und Rick Warren. They had just a bunch of other speakers that were so good. Und noch eine Menge anderer Vortragende, die waren so gut. And it was such a confirmation to what we're doing. Und das war so eine Bestätigung für das, was wir tun, nicht wahr? It was like I thought, wow, we were like right on the money here. Und ich habe mir gedacht, wir liegen da wirklich total richtig. And Rick Warren was challenging the Germans. Und Rick Warren hat die Deutschen herausgefordert. He said the first Reformation started here. Er hat gesagt, die erste Reformation hat hier begonnen. He said, let the second one start here too. Und soll die zweite auch hier stattfinden? What I believe in my heart. Und das glaube ich von ganzem Herzen. It burns in my heart that I am part of another Reformation. Und ich habe ein brennendes Verlangen, dass ich ein Teil sein kann dieser zweiten Reformation. And he said it takes 50 years to see it happen. Und er hat gesagt, es braucht 50 Jahre, bis das wirklich passiert. And if whether I'm a part of the first 3-4 years or we're right in the middle, that's for God to decide. Und Gott wird entscheiden, ob wir an den ersten 3 Jahren Anteil haben oder in der Mitte. Yeah, that's God's. Ja, Gott wird God knows how close it is. Gott but this weiß, is what I live for. I burn aber dafür for this. Lebe ich und ich brenne dafür. I want to die, go to heaven. Ich möchte sterben, in den look Himmel back kommen and say, und zurückschauen yes. Und sagen ja. I live my life effectively for the Lord. Ich habe mein Leben gelebt und ich habe etwas bewirkt für den by Herrn. His grace, by His grace. Durch seine Gnade. And I believe everyone here wants that. Und ich glaube, dass jeder Einzelne so hier das auch will. And you know, there's so many churches in Germany. Es gibt so viele Gemeinden in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich. That we just need to connect with. Und wir müssen uns mit ihnen verbinden. I'm going to go and look for these churches. Und ich werde diese Gemeinden suchen und ich werde mich anfreunden mit ihnen. Say we're doing the same thing you're doing. Let's teach us and this is what we're doing and help us and we can help you. Und ich werde sagen, wir machen dasselbe wie ihr auch und lernen wir einander und helfen wir einander. We have just an unbelievable task before us. Wir haben eine unglaubliche Aufgabe, die wartet auf uns. Exciting. Und ist so aufregend. You know, I looked at these guys up there and Ich habe diese Männer da oben angeschaut. I used to be one of the speakers at seminars. Und ich habe auch schon bei Seminaren gesprochen. I used to be in the circle of all the pastors speaking. Ich war im Kreis der Pastoren, die gesprochen haben. I used to be in the back with them as they were talking about the messages that they were going to speak. Und ich war hinten mit ihnen, als sie über die Predigten gesprochen haben, die sie halten würden. And here, you know, I don't know any of these guys. Und hier kenne ich niemanden von diesen Männern. I met Rick Warren for 10 minutes. Ich bin Rick Warren schon 10 Minuten lang begegnet. Er hat für mich gebetet, das war so berührend. I'd like to just know all these guys. Und ich möchte alle diese Männer kennenlernen. And I just think that one day we will. Und eines Tages werden wir. I just think that this is the kind of church that we are. And ich glaube, wir sind so eine Gemeinde. And I believe that someday, ich glaube, dass eines Tages, that they're going to say in Hamburg, Germany, dass sie in Hamburg sagen werden, something is happening in Vienna, Austria. Da passiert etwas in Wien. God is moving in Vienna, Austria. Gott wirkt in Wien. And I want to be part of it. Und ich möchte da ein Teil davon sein. And I just believe that's going to happen somehow. Und ich glaube, dass das irgendwie passieren wird. Something that Rick Warren said. Rick Warren hat etwas gesagt. He said, God will never do more than you expect him to. Und zwar, Gott wird nie mehr tun, als wir es von ihm erwarten. And I just have a big expectation. Und ich habe eine große Erwartung. And maybe some people think it's unrealistic. Und vielleicht glauben einige Leute, dass das unrealistisch sei. That's okay. Das ist in Ordnung. But maybe, aber maybe vielleicht it's not. Ist es nicht. So, Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Turn with me to Matthew chapter 25. Schlagt bitte Matthäus 25 auf. We want to do our starting our second part of our series on life investment. Wir möchten unseren zweiten Teil der Serie Lebensinvestition beginnen. Last week we were talking about how we need to be clothed. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir bekleidet sein müssen. That the word investment means to clothe. Dieses Wort Investition bedeutet bekleiden when und kleiden. I invest my money, ich investiere mein Geld. I'm clothing it with something. Und da umkleide ich es mit etwas. With the future, mit der Zukunft. With something that is concrete. Mit etwas, das konkret ist. I invest my money in my children's college or future. Ich investiere mein Geld in die Uni oder in die Zukunft meiner Kinder. I'm taking paper. Ich nehme Papier. And I'm saying, this paper now is my child's education. Und ich sage, dieses Papier bedeutet jetzt die Ausbildung meines Kindes. This paper is a future apartment for my child. Dieses Papier ist in Zukunft eine Wohnung für mein Kind. And we need to do that with eternity. Und so müssen wir es auch mit der Ewigkeit tun. And take things that will not go over to the next world. Und wir müssen Dinge nehmen, die wir nicht in die nächste Welt mitnehmen können. And clothe them with eternal value. Und sie umhüllen mit ewigem Wert. So that when we stand before the Lord, we're not found naked. Dass wenn wir dann vor dem Herrn stehen, dass wir nicht für nackt erfunden werden. So Lord, bless these words, I pray. Herr, ich bete, dass du diese Worte segnest. Through the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, starting with verse 14. Beginnend mit Vers 14. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. Denn es ist wie bei einem Mann, der auf außer Landes reiste und seine eigene Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. To the one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, to another 1 talent, each according to his ability. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Then he went on his journey. Und reiste außer Landes. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen. And gained 5 more. Und gewann andere 5 Talente. So also the one with 2 talents gained 2 more. So auch der, die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. But the man who had received 1 talent went and dug a hole in the ground and hid his master's money. Der aber das eine Talent empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. So in verse 19 it says, and a long time later the master comes back. Und im Vers 19 steht, nach langer Zeit aber kommt der Herr zurück. And he calls these servants to give an account. Und er verlangt Rechenschaft von seinen Knechten. And the first one comes up and says, Master, you gave me five and here's five more. Und der erste kommt zu ihm und sagt, Herr, du hast mir fünf gegeben und ich habe noch fünf weitere dazu and gewonnen. The second one said, here you gave me two and or three and here's three more. Und der zweite sagt, du hast mir zwei gegeben und da habe ich noch zwei dazu gewonnen. And he said, well done, my good and faithful servant. Und er sagt, recht so wohlgetan, mein guter und treuer Knecht. You were faithful in a little. Ihr wart treu mit wenigen. And you will be entrusted with much. Und euch wird viel anvertraut enter werden. Into the joy of your master. Tritt ein in die Freude eures Herrn. Okay, verse 24. Vers 24. Then the man who had received the one talent came. Es trat aber auch der herbei, der das eine Talent empfangen hatte. Master, he said, I knew that you are a hard man. Und er sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Du erntest, wo du nicht gesät und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. Und ich fürchtete mich und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. See, here is what belongs to you. Siehe, da hast du das deine zurück. And the master said, sein Herr aber sagte, you're a good servant. Du bist ein guter Knecht. Yeah. Yeah. I understand. Ja, ich verstehe das. You were afraid of me. Du hast Angst gehabt vor mir. That's understandable. Das ist verständlich. So you can keep the talent. Also behalte das Talent. Is that what he said? Hat er das gesagt? His master replied, sein Herr antwortete, you wicked, lazy servant. Böser und fauler Knecht. So you knew that I harvest where I've not sown. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät. And gather where I've not scattered seed. Und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers. So solltest du mein Geld den Wechslern gegeben haben. So that when I return, I would have received it back with interest. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Take the talent from him and give it to one who has the 10 talents. Nehmt ihn nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. For everyone who has been, everyone who has will be given more. Denn jeden, der hat, wird gegeben werden. And he will have an abundance. Und überreichlich gewährt werden. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Throw the worthless servant outside. Und den unnützen Knecht werft hinaus. Into darkness, in die äußere Finsternis. Where there will be weeping and gnashing of teeth. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Do you understand what's happening here? Versteht ihr, was hier geschieht? The same thing can happen to us. Genau das Gleiche kann auch uns passieren. And it can happen to us in a degree. Zu einem gewissen Grad. We believe in somewhere in our heart that God is a hard God. Irgendwie glauben wir tief in unserem Herzen, dass Gott ein harter Gott ist. And this is what the devil's projecting. Und das flüstert uns der Teufel dauernd ein. God can't be trusted. He's a hard God. Man kann Gott nicht vertrauen. Er ist ein harter Gott. I mean, God's expecting from you the unimaginable. Gott erwartet das Unmögliche von dir. He's hard. Er ist hart. I mean, I have to go to church. Ich muss in die Gemeinde gehen. I have to learn the Bible. Ich muss die Bibel lernen. And this worship stuff. Und dieser ganze Lobpreis. All the good stuff I can't do. Alle diese guten Sachen, die ich nicht tun kann. You know why people will perish forever and ever? Wisst ihr, warum Menschen auf ewig und ewig verloren gehen werden? Because they believe that God was a hard God. Weil sie geglaubt haben, dass Gott ein harter Gott sei. In light of all of creation. Angesichts der ganzen Schöpfung. In light of seeing their babies born. Und wenn sie sehen, wie ein Baby geboren wird. In light of looking at their children's fingers. Und wenn sie die Finger ihrer Kinder anschauen. And the stars. Und die Sterne. And the flowers. Und die Blumen. And eating an orange. Und wenn man eine Orange isst. And peeling a banana. Oder eine Banane schält. And looking at animals. Oder sich Tiere anschaut. And having wonderful pets. Und wenn man wunderbare Haustiere hat. All of creation speaks of the goodness of God. Die ganze Schöpfung drückt aus die Güte Gottes. And it's amazing that the unbeliever will see all of God's goodness in nature. Und es ist unglaublich, dass die Ungläubigen die ganze Güte Gottes in der Natur sehen. And then will despise the cross. Und dann verachten sie das Kreuz. then we'll say that there's not a God. Und sie sagen, es gibt keinen Gott. We'll suppress the testimony of a good God in his conscience. Und sie unterdrücken das Zeugnis eines guten Gottes in ihrem Bewusstsein. Romans 1:19. Römer 1:19. And this projection from the devil, this lie. Und diese Lüge, diese Einflüsterung vom Teufel. Is always being projected at us. Die wird ständig uns projiziert. God is a hard God. Gott ist ein harter Gott. If I follow God, he's going to send me to Africa and die in some tribe. I know. Wenn ich Gott nachfolge, dann wird er mich nach Afrika schicken und dann sterbe ich bei irgendeinem Stamm. If I follow God, he's going to make me marry somebody I don't like. Wenn ich Gott nachfolge, dann wird er mich zwingen, dass ich jemanden heirate, den ich überhaupt nicht mag. He's going to make me work some job that I don't like. Er wird mir eine Arbeit geben, die ich überhaupt nicht mag. He wants to build character in me. Weil er meinen Charakter prägen will. He's going to take away everything that's fun. Er wird mir alles wegnehmen, was lustig ist. And I'm going to have to listen to Christian music. Ich darf dann nur mal christliche Musik hören. When I got saved, this is how it was with me. Bei mir war das so, wie ich gerettet wurde. I thought, God's a hard God. Ich habe gedacht, Gott ist ein harter but Gott. I got no choice here. Aber ich habe keine Wahl. I believe in him. He happens to be hard, but that's okay. Ich glaube an ihn und wenn er zufällig hart ist, dann ist das in Ordnung. And I remember I used to drive a van. Und ich fuhr mit einem Lieferwagen. And I used to deliver beauty supplies all around. Und ich habe Kosmetika ausgeliefert. And I experienced the goodness of God in my salvation. Und ich habe die Güte Gottes in meiner Rettung erfahren. Because he set me free. Weil er mich befreit hat. And I realized I was saved by grace. Und ich habe erkannt, ich bin aus Gnade errettet worden. But I still had the idea that, okay, that was great, but now following God, it's a hard God. Und ich hatte aber trotzdem die Vorstellung, das war super, aber jetzt, wenn ich ihm nachfolge, dann folge ich einem harten Gott nach. I used to pray crazy prayers. Und ich habe diese verrückten Gebete gesprochen. I'm so thankful to you. Herr, ich bin so dankbar, dass du mich errettet hast. I would even marry a Christian if you want me to. Dass ich sogar eine Christin heirate, wenn du das verlangst. Can you imagine praying that? I would even marry a Christian. Könnt ihr euch so ein Gebet vorstellen? Ich würde sogar eine Christin heiraten. Unbelievably boring people. Ich weiß, die sind so unglaublich langweilig. I would marry one. Ich würde trotzdem eine heiraten, weil ich dich liebe. So I was driving this van, und dann fuhr ich mit diesem Lieferwagen. And I didn't want to listen to the regular rock stations. Und ich wollte nicht diese Sender mit Rockmusik anhören. So I put the only Christian station that was on. Und dann habe ich den einzigen christlichen Sender aufgedreht, den es gab. Unbelievably boring music in the world. Und das war so unglaublich langweilig, at diese Musik. At the cross where I first saw the light. And you know, I had just been going to rock concerts. Und ich war jemand, der immer zu Rockkonzerten ging. You got the Rolling Stones at home and all the stuff. Und now, du hast die Rolling Stones Platten zu Hause. You know, you're on one station and it's like, und da gibt's you know, diesen you hear einen Rolling Sender and all the, mit den Rolling Stones. And you think, und du maybe denkst, not. Okay. Vielleicht nicht. At the cross. And I said to the Lord. Und ich habe zum Herrn gesagt. I said, this is what my reasoning was. My brothers and sisters so are being überlegt. Tortured in the world today. Meine Brüder und Schwestern, die werden auf der ganzen Welt gefoltert. I can be tortured too. Ich kann auch ein bisschen Folter aushalten. I will listen to this. Ich höre mir das an. And I will learn to like it. Und ich werde lernen, es zu mögen. Und das habe ich jeden Tag gemacht. Ich habe mir das angehört. After a while, I started actually to like it. Und nach einer Weile hat es mir tatsächlich gefallen. Anyway, I don't know where I am now. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ein harter Gott. This idea of a hard God, diese Vorstellung eines harten Gottes. It affects every part of our life. Die beeinflusst jeden Teil unseres Lebens. It affects the offering. Die Spende, die Gabe, people die ich gebe. Are afraid to give. They're afraid to give. Because they believe God is a hard God. Leute haben Angst vom Geben, weil sie glauben, dass Gott ein harter Gott sei. When we stand before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, and the Lord will hold us accountable, und der Herr wird Rechenschaft and verlangen. And I am free today. If I could wash my hands, I'm free today. As I tell you this. Und wenn ich meine Hände waschen könnte, ich bin frei jetzt, the wenn Lord ich euch das sage. The Lord will hold you accountable for your finances. Der Herr wird Rechenschaft verlangen wegen did euren Finanzen. Honor the Lord from the first? Haben wir den Herrn geehrt mit der Erstfrucht? Did we give to the Lord? Haben wir dem Herrn gegeben? And many of us will say, und viele von uns werden sagen, I was afraid. Aber ich habe doch Angst gehabt. I was afraid. Ich hatte Angst. Of what? Wovor? What were you afraid of? Wovor hattest du Angst? I was afraid I wouldn't make it. Ich habe Angst gehabt, ich schaff's nicht. I was afraid that I couldn't pay the bills. Ich habe Angst gehabt, ich kann meine Rechnungen nicht zahlen. You're talking to the one who's standing there, he's got nail scars in his hands. Du sprichst zu dem, der da steht und der Nagelmale in seinen Händen hat. He's got nail scars in his feet. Und Wundmale in seinen Füßen. And we're trying to explain to him, und du versuchst ihm zu erklären, how we were afraid to trust him. Dass du Angst davor hattest, ihm zu vertrauen. It's the same scenario. Das ist dasselbe Szenario and hier. Though we're not going to be cast into utter darkness, und auch wenn wir nicht in die äußerste Finsternis geworfen also werden, apply to the unbeliever, denn das kann, lässt sich auch auf die Ungläubigen anwenden, it also applies to us. Es gilt aber auch für uns. There'll be weeping and gnashing of teeth. Es wird weinen und Zähneknirschen when sein. When we enter eternity, wenn wir in die Ewigkeit eintreten und wir sehen sie mit unseren eigenen Augen, blown away. Und wir können es gar nicht fassen, wie toll das Moses. Ist. Das ist der Moses. That's Jesus. Das ist Jesus. The angels. Das sind die Engel. It's just like they, it's just like it was written. Es ist genauso, wie es geschrieben stand. Oh my God. Oh mein Gott. It's really here. Es ist wirklich tatsächlich wow. Realität. And then we stand before the Lord. Und dann stehen wir vom Herrn. And we're giving an account. Und wir legen Rechenschaft ab. And something that Rick Warren said. Und Rick Warren hat etwas gesagt. He said, God's going to ask us two questions. Nämlich Gott wird uns zwei Fragen stellen. Number one, erstens, what did you do with my son? Was hast du mit meinem Sohn gemacht? And that will determine whether you are saved or unsaved. Und das wird entscheiden, ob du gerettet bist oder ungerettet. I believed. Ich habe geglaubt. You are saved. Du bist gerettet. I did not believe. You are unsaved. Ich habe nicht geglaubt. Du question bist nicht gerettet. Two. Zweite Frage. What did you do with the resources that I entrusted you with? Was hast du mit den Mitteln getan, die ich dir anvertraut habe? Second question. Zweite Frage. And we will be standing there. Und wir werden dort stehen. Now imagine the persecuted church in the world today. Stellt euch die Gemeinde vor, die heute auf der ganzen Welt verfolgt wird. I'm speaking to myself. Und ich spreche mich jetzt selbst auch an. I'm preaching this message at myself. Ich predige diese Botschaft auch für mich. We have such freedom. Wir haben so eine Freiheit. We don't even know what that means, persecution. We have no idea. Wir haben überhaupt keinen Schimmer, was Verfolgung heißt. We think we have a hard life. Wir glauben, wir haben ein hartes Leben. Because there's so many red lights on the way to work. Weil auf der Arbeit, da müssen wir bei so vielen Ampeln vorbei. All these lights, what is this? How can I be happy in my life with so many red lights? Wie kann ich glücklich sein in meinem Leben, wenn dauernd die Ampel auf rot ist? These are our problems. Das sind unsere Probleme. We have so much freedom. Wir haben so viel Freiheit. We have so much to be accountable for. Wir haben so viel, wofür wir Rechenschaft ablegen müssen. God wants to bless us so unbelievably. Gott möchte uns so unglaublich toll segnen. But we live in unbelief. Aber wir leben im Unglauben. God says, honor me. Gott sagt, ehrt mich. And we don't. Aber wir machen es nicht. God says, test me. Gott sagt, prüfe mich. And we don't. Und wir machen es God nicht. Says, step out in faith. Gott sagt, geh ein Risiko ein im And Glauben. Aber wir machen es nicht. This whole building project to me is just an unnecessary detail. Für mich ist dieses ganze Gebäudeprojekt ein notwendiges, unnötiges Detail. It's a necessary evil in the sense. Ein notwendiges Übel in gewissem Sinne. I would just like to get it out of the way as fast as we can. Ich möchte es einfach hinter uns bringen, so schnell wie möglich. And spend our time on the important things. Und unsere Zeit mit wichtigen Sachen verbringen. I love to be downstairs. Ich liebe es, da unten zu sein. I'm as I said before, I do carpentry better than I do ministry, I think. Und ich glaube, dass ich als Zimmermann besser bin als im Dienst. I hope not, but I think I ich hoffe nicht, aber ich denke es. I love to be down there. Ich liebe es, da unten zu arbeiten. But I often wonder if God wants to be down there. Aber ich frage mich oft, ob Gott überhaupt will, dass ich da unten bin. With all the poor people in the world. Wo es so viele arme Menschen gibt auf der Welt. With churches in Africa that have orphans who are starving. Und diese Gemeinden in Afrika, wo es Waisen gibt, die verhungern. We should just get this building project out of the way. Just get it done and out of the way. Wir sollten dieses Bauprojekt einfach hinter uns bringen, möglichst schnell. Just rise to the occasion and just get this detail behind us. wachsen wir über uns hinaus und bringen wir dieses Detail hinter uns. And get into ministry. Und befassen wir uns Every mit dem side. Dienst. Spend our in jeder time Richtung. Casting vision. Und wir verbringen unsere Zeit damit, dass wir Visionen For ausbauen. This area. Für dieses Gebiet. For the Muslims. Für die Moslems. For the small groups. Für die Kleingruppen. For everything we do with children. Für alles, was wir in der Kinderarbeit machen. Casting vision in every area and using dass wir eine Vision haben und verbreiten und dieses Gebäude every square verwenden. Centimeter, over and over and over. Dass wir jeden Quadratzentimeter ausnützen. And use a building like it could never be used. Und das Gebäude so verwenden, wie es nie verwendet werden konnte. Be part of a reformation. Und dass wir Teil sind einer Reformation. A reformation not of belief, eine Reformation nicht in Bezug auf den Glauben, but of behavior. Sondern in Bezug auf unser Verhalten. Living out the Christian life. Das christliche Leben wirklich umsetzen. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. Now, I went to the internet the other day, yesterday. Ich habe gestern im Internet geschaut. And I looked up the word time. Und ich habe das Wort Zeit. Time statistics, something like that. Time survey. And there also Umfragen über die Zeit. Something from eingegeben. Eurostat. Und da habe ich etwas gefunden bei Eurostat. Out of Luxembourg. Has to aus do with Luxemburg. The EU. Und das, in Zusammenhang mit der EU. And they were just giving some statistics on the, how men spend their time in Europe. Und ich habe da eine Statistik gefunden, wie Männer ihre Zeit in Europa verbringen. And I'm just going to pick the Germans, and they did 10 countries. I'll just do Germany and France. Und sie haben da 10 Länder untersucht und ich werde die Zahlen von Deutschland und Frankreich geben. Germans, they die Deutschen, spend the average German working man, der durchschnittliche männliche Deutsche, der arbeitet, spends 2 hours and 20 minutes on meals and personal care in a day. Der verbringt 2 Stunden und 20 Minuten mit dem Essen und mit der persönlichen Hygiene. Frenchmen spend almost 3 hours. Und die Franzosen fast 3 Stunden. 40 minutes more than the German men. 40 Minuten länger als die Deutschen mit dem Essen. And by the way, the German men in the survey says they spend more time in the kitchen than the French men spend more time than the French women. Und es heißt in dieser Statistik, dass die männlichen Franzosen mehr Zeit in der Küche verbringen als die Französinnen. Travel time in a day. Und die Zeit, die für die Fahrzeit aufgewendet wird. Germans spend an hour and a half traveling every day. Die Deutschen verbringen 1,5 Stunden, also im Zug oder im Auto. The French an hour and 10 minutes. Und die Franzosen 1 Stunde 10 Minuten. The Germans work, this includes working at home. Die Deutschen arbeiten und dazu zählt auch die Arbeit zu Hause. 7 Stunden am Tag. The French over 8 hours a day. Und die Franzosen über 8 Stunden pro Tag. Free time. Freizeit. The Germans have over 5 hours a day free time. Die Deutschen haben über 5 Stunden Freizeit the French pro Tag. Under 4 hours. Und die Franzosen unter 4 Stunden. And the Germans sleep 8 hours a day. Die Deutschen schlafen 8 Stunden pro Tag und die Franzosen fast 8,5 Stunden pro Tag. And I just say this because of these categories. Und ich sage das nur wegen dieser Kategorien. And if you turn to Colossians chapter 3 with me, wenn ihr Kolosser 3 aufschlagt mit mir, and I'll quote from last week in Ephesians chapter 5, und ich zitiere von der letzten Woche aus Remember Epheser Ephesians 5:15. 5:15. Be careful how you walk. Achtet auf euren Wandel. Don't be unwise, be wise. Seid nicht unweise, sondern seid weise. And that word careful is exact. Be exact. Und dieses Wort achtsam heißt genau sein, exakt sein. It's much more powerful than careful. Das sagt viel mehr aus als nur achtsam sein. Walk exact. Wandel mit Präzision. Don't be wishy-washy. Sei nicht so zögerlich Redeeming the time und unentschlossen, sondern kauf die Zeit aus. For the times are poneros, are evil. Denn die Zeit ist poneros oder böse are worthless. Oder wertlos. It's the same word that the Lord said to the slave. Es ist dasselbe Wort, das der Herr zu diesem servant, Knecht gesagt hat. Throw him out, he's worthless. Werft ihn hinaus, er ist unnütz. The days are worthless. Die Tage sind wert. They have no unnütz. Eternal value. Sie haben keinen ewigen Wert. People are living their lives. Die Menschen leben ihr Leben focused only on the temporal. Und konzentrieren sich nur auf das Irdische. Nothing that they're doing is clothed with eternity. Nichts, was sie tun, ist umhüllt mit Ewigkeit. They're walking naked before God. Sie wandeln nackt vor Gott. And so is the church to a degree. Und in gewissem Maße ist das auch in der Gemeinde so. Now, walk exactly. Wandelt mit Präzision. I was thinking of the five purposes that ich habe nachgedacht über die fünf Bestimmungen, that we've brought out in the past. Worship, die wir schon erwähnt haben, die Anbetung. And by the way, these five purposes have been taught to 440,000 pastors. Und diese fünf Bestimmungen wurden 440,000 Pastoren gelehrt. Said there was one less or one more. Und nicht einer hat gesagt, dass es einen weniger oder einen mehr gebe. To worship the Lord. Den Herrn anzubeten. That means to express my love to God. Das heißt, meine Liebe für Gott auszudrücken. To fellowship. Gemeinschaft zu to haben. Express my love to a brother. Meine Liebe einem Bruder auszudrücken. Discipleship. Jüngerschaft. To be learning and growing. Zu lernen und zu wachsen. Ministry. Der Dienst. To be serving someone, helping them. Jemanden dienen, jemandem helfen. Missions. Die Mission. To be showing and sharing my faith. Meinen Glauben zu zeigen und anderen mitzuteilen. With unbelievers. Ungläubigen. These five purposes. Diese fünf Bestimmungen. We can clothe our day with them. Wir können unseren Tag damit umhüllen. Now think of it, just these things that the survey brought out. Eating, denkt über diese Dinge nach, die da bei dieser Studie erwähnt wurden. Eating, das Essen, traveling, oder fahren, working, arbeiten, home or on the job, zu Hause oder am Arbeitsplatz. And then we've got, free time, und dann die Freizeit. And then we sleep. Und dann schlafen wir. We have to do two things at once. Wir müssen zwei Dinge auf einmal machen. We have to clothe our day. Wir müssen unseren Tag umkleiden. When we get up in the morning, wenn wir in der Früh aufstehen, I set my snoozer, ich stelle meinen Snoozer ein, so I can lay there and just be in God's presence for a few minutes, dass ich noch ein paar Minuten liegen bleiben kann und in Gottes Gegenwart before sein. Before I fall back asleep. Bevor ich wieder einschlafe. Then I hit the snoozer again. I do the same thing. Und dann haue ich nochmal drauf und mache das nochmal. Denk an den Herrn and und schlafe wieder ein und drück wieder drauf und das mache ich so. Damit mein Tag mit der Anbetung beginnt. Lord, thank you for this day. It's so beautiful. Danke für die. Das ist so schön. And you do it again and you just start your day. You still, und du machst das noch einmal und so beginnst du deinen Tag. Still in the category of sleep. Und das zählt noch zur Kategorie Schlafen. And then you get up and you gotta eat. Und dann stehst du auf und musst essen. And you can put worship music on. Und du kannst Anbetungsmusik dir anhören. Song. Du kannst ein Lied singen. You can have a devotional. Du kannst eine ein devotional lesen. We can do two things at the same time. Eine Andacht. Wir können zwei Sachen gleichzeitig tun. If we don't do this, und wenn wir das nicht machen, we will wind up being naked. Dann werden wir schlussendlich nackt stehen travel vor dem Herrn. Time. Travel time. Oder wenn man irgendwo hinfahren muss. Every verse, nearly every verse I've memorized from the Bible, I did while I was in my car. Fast jeden Vers, den ich aus der Bibel auswendig gelernt habe, das habe ich gemacht, wie ich im Auto gefahren bin. But you know what happens? Aber wisst ihr, was passiert? We look at our job, wir schauen uns unsere Arbeit an, that we don't like, und wir mögen sie nicht, or things that we complain about, oder wir beklagen uns über etwas. I don't get paid enough. Ich verdiene nicht genug. They make me work too hard. Die verlangen, dass ich so hart arbeite. Die Arbeitsbedingungen sind like abscheulich. Ich mag meinen Chef nicht. Like ich mag nicht meinen Kollegen. Und what we do out there, it just ruins our whole day. Und was wir dort tun in der Arbeit, das ruiniert unseren ganzen Tag. Someone, like I said before, wie ich schon vorher gesagt habe. God will only give us what we expect. Gott wird uns nur das geben, was wir erwarten. I would just like to take this big chunk of time in our day called work. Ich möchte diesen langen Zeitraum an einem Tag, der die Arbeitszeit heißt, and just nehmen. Address this issue from Colossians 3. Und möchte das aus Kolosser 3 ansprechen. And watch how you can clothe your work day with God. Und schau dir an, wie du deinen Arbeitstag mit Gott umkleiden and kannst. And we can do that. Und wenn wir das können, the rest is easy. Das alles andere ist dann leicht. The free time We'll spend our free time worshiping rather than die Freizeit werden wir dann eher mit der Anbetung verbringen als doing destructive things to ourselves, als dass wir etwas tun, womit wir uns selber zerstören. To forget how bad our job is. Nur dass wir vergessen, wie schlimm unsere Arbeit ist. Watch. Schaut euch das an. Kolosser 3. You're taking the worst case scenario. Nehmt euch den schlimmsten Fall an. Nobody here has this condition. Niemand von uns lebt unter solchen Umständen. A slave. Als Sklave. Anybody? Ist jemand ein Sklave hier? Vers 22. Diese Frage braucht ihr nicht beantworten. No, I'm not gonna say anything. Ich sage nichts mehr. Especially, you know, someone, never mind. I was going to say someone who might be married, but I don't want to say that. Ich wollte sagen, wenn jemand verheiratet ist, aber das sage ich nicht. Sklaven. Obey your earthly masters in everything and do it. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren. God's a hard God. Gott ist ein harter Gott. I mean, Paul, I was expecting you to write something like, if you're a slave, try to sneak away. Paulus, ich habe erwartet, dass du sowas schreibst, wie zum Beispiel, wenn du Sklave bist, dann schleich dich davon. Slaves. Sklaven. God understands. Gott versteht euch. Whatever you can do, do to get away. Was auch immer ihr tun könnt, versucht alles, nur damit ihr wegkommt. This is the will of God. Das ist der Wille Gottes. So imagine when these slaves read this. Stell dir vor, wenn die Sklaven das gelesen haben. Thinking, this is, die haben this gedacht, is hard. Das ist hart. God's a hard God. Gott ist ein harter Gott. Come on. Oh, I mean, it's Komm easy schon. For Paul. He's not a slave. Der Paulus kann das leicht schreiben. Er ist ja kein Sklave. Slaves, obey your earthly masters in everything. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn in allem. And do it. Und macht das. Not only when their eyes are on you. Nicht nur, wenn sie euch ansehen. And to win their favor. Als Menschengefällige, now, this is hard. Come das on. Ist hart. But with sincerity of heart, sondern in Einfalt des Herzens and reverence for the Lord, den Herrn fürchtend. Whatever you do, work at it with all your heart. Was ihr auch immer tut, arbeitet von as Herzen. Working for the Lord, not for men. Als dem Herrn und nicht den Menschen. Now, how much more as a Christian worker, please? Wie viel mehr sollten wir das tun als christliche Arbeiter? Manche Christen sollten sich absolut schämen. Sie sind eine Schande für Christus. Und wie viel mehr sollte das ein christlicher Arbeiter tun? Wenn Paulus das von Sklaven verlangt, die überhaupt nichts bezahlt kriegen, die misshandelt werden und geschlagen, to serve their masters as though it was the Lord. Dass sie ihren Herrn so dienen sollten, als ob sie Gott dienen würden. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. It is the Lord Christ you are serving. Ihr dient dem Herrn Christus. Anyone who does wrong will be repaid for his wrong. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen. There's no favoritism. Da ist kein Ansehen der Person. There was no favoritism with the three servants. Es gab kein Ansehen der Person bei den drei Knechten. Oh, you poor guy, you only had one. Ach, du Armer, du hast nur eines empfangen. Yeah, that must have given you an inferiority complex. I'm sorry. Da hast du sicher einen Minderwertigkeitskomplex, deswegen es tut mir so leid. Es war meine Schuld. No, no favoritism. Nein, keine Berücksichtigung der Person. Lord, no. Und wenn wir vor dem Herrn stehen, wird es kein Ansehen der Person geben. And here in our work time, und hier in unserer Arbeitszeit, we can worship the Lord. Können wir den Herrn anbeten. Our work can be worship. Unsere Arbeit kann Anbetung sein. Because we're working unto the Lord. Denn wir arbeiten für den Herrn. And I can call the Lord as my witness this morning. Und ich kann den Herrn zum Zeugen anrufen. That every boss I worked for, dass jeder Chef, für den ich gearbeitet habe, I never robbed them of 1 minute of their time. Ich habe nie auch nur eine Minute nicht gearbeitet. When I worked for Bill, I made sure that I worked at least 5 to 10 minutes over before I left early. Wenn ich für Bill gearbeitet habe, habe ich sichergestellt, dass ich mindestens 5 oder 10 Minuten länger gearbeitet habe, wenn ich früher aufgehört habe. Aber es gibt Christen, and Christian workers who don't even flinch, die das ohne mit der Wimper zu zucken machen, at robbing their boss of their time. Wenn sie ihren Chef betrügen in Bezug auf ihre Arbeitszeit. Don't even flinch. Es macht ihnen überhaupt nichts because aus. It's a lack of character. Denn das ist ein Charaktermangel. There's so much that God wants to teach us. Es gibt so viel, was Gott uns lernen will. In such a situation. In so einer Situation. And we take it as from the Lord. Und wir nehmen sie als vom Herrn kommend. You mean this slave master? Du meinst dieser Leuteschinder? Take it as from me, the Lord says. Der Herr sagt, nehmt es als von mir kommend. Serve him as though he was me. Dient ihm, als ob ich es wäre. Wow. And I'll give you a reward. Und ihr werdet einen Lohn empfangen. I promise you, I'll give you a reward. Ich verspreche euch, ihr kriegt euren Lohn. Now imagine if God, Jesus came down himself. Stellt euch vor, wenn Jesus selbst herunterkommen würde. And came to us and said, look, und er würde zu uns kommen, er würde zu dir kommen. To me a lot about that job. Und sagen, du hast viel zu mir gebetet wegen dieser Arbeit. Und ich habe deine Gebete gehört. Und deswegen komme ich jetzt zu dir. Und du würdest nur mehr zitternd dastehen. Und er wird sagen, nur locker bleiben. Ich bin es. Ich möchte nur was sagen. Und dann muss ich gleich wieder weg. Es gibt noch viele andere Leute. Ich möchte dir nur sagen, ich weiß, dieser Mann ist sehr hart. Kannst du ihn nur dienen, als ob er mich war? Kannst du ihm einfach nur dienen, als ob du mir dienen würdest? Ich verspreche dir, ich gebe dir deinen Lohn. Ja, Herr. Our whole life would change. Unser ganzes Leben würde wie verwandelt. Und ich habe so gelebt. I've done things I didn't like. Ich habe Dinge gemacht, die ich and nicht tun wollte. And I saw it as unto the Lord. Und ich habe das für den Herrn and gemacht. I found such a joy in it. Und ich habe so eine Freude darin erfahren. That I could work as hard as when the boss wasn't there. Und ich habe so hart gearbeitet, wenn er nicht da war, als ob er da wäre. And this is what it said, men pleasers. Und das heißt, und Menschen, die gefällige. That you put a show on in front of the boss. Das heißt, dass du eine Show abziehst vor dem Chef. Oh, the pastor's around? Oh, der Pastor ist da. Let's move a couple chairs. Jetzt schiebe ich ein paar Sessel herum. Oh, he's gone. Jetzt ist er wieder weg, ich bin auch weg. People put a show on. Don't die Leute let's not spielen be naive. Eine Show vor. Seien people wir nicht know naiv. How to play the game. Wir wissen, wie wir das Spielchen spielen. God sees it, though. Aber Gott sieht es. And he will reward us, er wird uns belohnen. Good or bad. Zum Guten oder zum now, Bösen. This can change my whole day. Und das kann meinen ganzen Tag verändern. I'm serving the Lord. Ich diene dem Herrn. I can bring worship into my workday. Ich kann die Anbetung in meinen Arbeitstag hineinbringen. If there's Christians, I can fellowship with them at lunchtime. Wenn es andere Christen gibt, dann haben wir Gemeinschaft in der Mittagspause. I can bring discipleship into my workday. Ich kann die Jüngerschaft hineinbringen in meinen Arbeitstag. God is teaching me. Gott lehrt mich. He's teaching me honesty. Er lehrt mich Ehrlichkeit. He's teaching me integrity. Er lehrt mich Integrität. He's building character in me. Er baut Charakter in this mir. Is awesome. Das ist wunderbar. And I can bring ministry into my workday. Und ich kann einen Dienst in meinen Arbeitstag hineinbringen. I can serve the other guys. Ich kann dann meinen Kollegen dienen. Now when you work on a construction crew, wenn du in einem Bautrupp mitarbeitest, some of the most egocentric guys are carpenters. Einige der selbstsüchtigsten Leute, das sind Zimmerleute. They all think they're the best. Die glauben alle, die sind it's die like Besten. This competition, you know? Und da gibt es diesen Konkurrenzkampf. You know, that good. I can better than you. Especially when we start nailing, you know, when we have to nail the whole, we have to put like 10,000 nails in this besonders floor. Besonders wenn man zum Beispiel 10,000 Nägel in einen then, Fußboden then schlagen see muss, the ego come out. Who's nailing dann kommt faster, das Ego you know? Raus. Wer kann schneller nageln? Who's smoother? Wer macht das who can put it in two shots? Who can put it in three? Wer braucht zwei oder wer braucht drei Versuche? And I remember, I just thought as a 20-year-old, und ich habe mir gedacht, als 20-Jähriger, I'm going to be the servant of all on this job site. Ich möchte hier auf dieser Baustelle der Diener alles sein. And I would try to help someone. Und ich habe versucht, jemandem zu helfen, without blowing a horn. Ohne dass ich da das groß ausposaunt habe. Climb down the ladder. Die Leiter hinuntergeklettert. I'd have to get myself something, some wood. Weil ich musste etwas holen, ein Holz. I'd bring the bucket and screws or nails. Und ich habe den Kübel mit den Nägeln and oder Schrauben genommen in the guy's room where he was working. Und habe das dem dahin geschoben, der da gearbeitet hat. And I'd walk away. Und dann gehe ich weiter. And I'd hear, thanks. Und ich habe gehört, danke. It just saved him a walk down. Und damit habe ich ihm erspart, dass er runterkommen muss. Und ich habe immer Ausschau gehalten, wo ich dienen kann. And then hoping for the possibility of mission at work. Dann habe ich gehofft, dass ich irgendwie missionieren kann in meiner Arbeit. I was working for this construction crew in the summer of 1981. Ich habe im Sommer 1981 bei einem Bautrupp gearbeitet und im Jahr davor habe ich geheiratet. And we had this boss. He was really cool. He was just tough as nails. I mean, he was hard. Und wir hatten diesen Boss, der war wirklich sehr cool und sehr hart. He looked like a soldier, like. Und der hat ausgeschaut wie ein Soldat. And he never sat down the whole day. Und der hat sich niemals hingesetzt den ganzen Tag nicht. He was too hard and too cool to sit down. Der war zu hart und zu cool, um sich hinzusetzen. And we'd be sitting down and he'd just been standing there like. Und wir haben uns hingesetzt und er ist einfach nur so da gestanden. Like und dann hat er sich so hingehockt. Like, you lazy bums. Und hat uns angeschaut mit diesem Gesichtsausdruck. You haven't even started ihr faulen Säcke, seid ihr schon müde, habt noch nicht einmal gearbeitet. And we had to start at 7 o'clock in the morning. Und wir mussten um 7 Uhr in der Früh anfangen. Came after 7, you were fired. Und wenn du nach 7 aufgetaucht bist, dann warst du entlassen. 3 minutes after 7, you were fired. 3 Minuten nach 7 und du warst gefeuert. You did not mess with this guy. Und niemand hat sich angelegt mit dem. And there was 7 of us working with him. Und wir waren zu 7, wir haben mit ihm gearbeitet. 4 Christians. 4 Christen. And he persecuted them. Und die hat das so verfolgt. Unbelievable. He loved unglaublich. Me. He persecuted them. Er hat mich gern gehabt, aber sie, die anderen hat he er gequält. Couldn't stand them. Er konnte sie nicht ausstehen. Because, I don't even want to say why. Maybe ich one möchte of them nicht get the tape. I just remember he was persecuting them. Der hat sie so verfolgt. He just saw such inconsistencies. Weil er diese Inkonsequenz gesehen hat bei ihnen. All I try to do is just work the best I could work. Und alles, was ich getan habe, ich habe versucht, so hart zu arbeiten, wie ich nur konnte. Und ich hatte auch Angst vor diesem Typen. I'm going to work the best I can work. Und ich habe gesagt, ich streng mich so an, wie ich nur kann. Und ich werde bei der Arbeit nicht sagen, Jesus liebt dich. And one guy said to one guy, he says, can you move that wood over there? Und zu einem Mann hat er gesagt, kannst du dieses Holz darüber tragen? Und der hat geantwortet, with the strength of God I can. Mit der Kraft Gottes kann ich es. He says, just move the wood, okay? Gesagt, just move the wood. Schieb das einfach darüber. He hated these guys. He persecuted er hat sie wirklich them. Gehasst, diese Männer. Und he gave er hat sie them the worst verfolgt. Jobs. Und er hat ihnen die schlimmsten Arbeiten zugewiesen. And I remember I was carrying wood. Und ich habe einmal Holz getragen. And I hear this whistle. Und da höre ich diese Pfeife. He says, Bobby, come here. Und er sagt, Bobby, komm so her. I put the wood down and come up. He says, und ich lege das Holz runter und komme zu ihm und sage, und er sagt, ich habe eine bessere Arbeit für dich als das. Und dann hat er einen anderen Christen gerufen und hat ihn he das says, tun lassen. Says, come here, work with me. Und er hat zu mir gesagt, komm und arbeite so mit we're mir. Doing, we're putting in the rafters on the building. Wir haben da diese Pfeiler oder diese also im Gebäude eingezogen und ich bin außen und er innen. Boom, boom, boom, boom. 3 nails. Stand it up. Boom, boom, boom, boom. Und wir haben das so hingetrieben und immer along. 3 Nägel hineingegeben. And he says to me, he says, Bobby, come here. Und sagt zu mir, Bobby, komm her. So I go, sit down. Und er sagt, setz dich hin. Okay. Ich setz mich hin. He says, you're a Christian. Und er sagt, du bist Christ. I said, yeah. Ich sag, ja. He says, you have 1 minute to tell me about Jesus Christ. Und er sagt, du hast eine Minute, um mir von Jesus Christus zu erzählen. Okay. Okay. And in 1 minute, he was watching his watch. Und er hat auf die Uhr geschaut. Und in einer Minute. And he said, thank you. Und dann hat er gesagt, danke. I got to do mission on the job. Ich konnte in der Arbeit missionieren. Do you know why? Wisst ihr warum? Because I knew that this was part of God's plan for me. Weil ich gewusst habe, dass das zu Gottes Plan für mich gehört hat. And I served him as though he was Christ. Und ich habe ihm so gedient, als ob er Christus wäre. And he saw it. Und er hat es gesehen. And it ministered to him. Und das hat ihm gefallen. And it gave me opportunity to share Christ. Und das hat mir die Gelegenheit gegeben, ihm von Christus zu erzählen. This affects my whole day now. Das wirkt sich jetzt auf meinen ganzen Tag aus. It affects what I do in the morning. Wirkt sich auf das aus, was ich in der Früh mache. It affects my travel time. Oder auch wenn ich im Auto sitze. It affects what I do in my free time. Das beeinflusst, was ich in meiner Freizeit mache. Because the toughest part of my day is wonderful. Denn der härteste Teil meines Tages ist wunderbar. It has purpose. It's clothed. Es hat einen Sinn und es ist umkleidet. That's all I want to say. Das ist alles, was ich sagen möchte. He is no fool. Der ist kein Narr. Who will give what he cannot keep. Der das hergibt, was er nicht behalten kann. To gain what he cannot lose. Um das zu erlangen, was er nie verlieren wird. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Maybe there's somebody here today. Wenn da jemand heute hier ist. You've never received Christ. Und Sie haben noch niemals Christus empfangen. Would you like to receive Jesus this morning? Möchten Sie heute Morgen Christus annehmen? Say, God in heaven, forgive me. Sagen Sie, Gott im Himmel, vergib mir. And cleanse me, wash me clean. Und mach mich rein, wasch mich through rein. The blood of the cross. Durch das Blut des Kreuzes. Jesus, is the Lamb of God, Jesus ist das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Say, God, forgive me. Sagen Sie, Gott, vergib mir. Cleanse me. Und reinige mich. Receive me as your child. Nimm mich an als dein Kind. And Lord, we pray for our church today. Und Herr, wir beten für unsere Gemeinde. Our time is running. Unsere Zeit vergeht so schnell. Like a train. Wie ein Zug. Flying by. Die Zeit verfliegt. We pray that we would be everything you want us to be. Und wir beten, dass wir genauso sind, wie du uns haben möchtest. And that we would not see you as a hard God. Und dass wir dich nicht als harten Gott betrachten, but as a good God, sondern als einen guten Gott, who is teaching us, der uns lehrt, disciplining us, der uns diszipliniert, bringing us to a good place, der uns an einen guten Ort führen wird. Lord, we thank you today. Herr, wir danken dir so sehr heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.